Im Namen Allahs, Allerbarmers, des Barmherzigen. Wir loben Allah, wir suchen ihnen Hilfe, bitten ihnen Vergebung und suchen unsere Zuflucht bei ihm vor unseren eigenen Übel und vor unseren schlechten Taten. Wenn Allah recht leitet, der kann nicht von einem anderen irregeführt werden. Und wenn Allah irreführt, der kann nicht von einem anderen recht geleitet werden. Ich bezeuge, dass Allah einzig ist und dass er keine Teilhabe hat. Ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. O ihr Gläubigen, fürchtet Allah, gebt ihm eine Furcht und sterbet nicht anders als Muslime. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch erschaffen hat aus einer einzigen Seele, und aus ihr erschuf er seine Gattin, und aus den Beinen erschuf er viele Männer und Frauen. Und fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander bittet, und ebenso im Namen eurer Blutsverwandtschaft. Wahrlich, Allah stets der Wächter über euch. O ihr Gläubigen, fürchtet Allah und sprecht aufrichtige Worte, auf dass er eure Taten wegen euch fördere und euch eure Sünden vergebe. Und wer Allah seinen Gesandten gehorcht, der hat einen gewaltigen Gewinn erlangt. Wahrlich, das Wort des Sabbats, das Buch Allahs, und die beste Rechtleitung ist für Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und das Übel aller Dinge ist in Neuerung, Bid'a und Glaubensfragen und jede derartige Neuerung. Bid'a ist eine Irreführung und jede Irreführung hat das Feuer zum Ziel. Al-Faruq ibn Hafsin, Umar ist damit gemeint, radiallahu anhu, er saß eines Tages mit den Gefährten, seinen Gefährten, und sagte, wünscht oder verlangt. Jeder sollte seinen Wunsch äußern in dieser Dunya. Wünscht. Einer sagte seiner Gefährten, ich wünsche, dass mir ich wünschte, ich hätte etwas Darahim, Mehrzahl von Dirham, Geld, damit ich das auf dem Weg Allah spende. Und er sagt, los, weiter, wünscht. Ein anderer Mann sagt, ich wünschte, ich hätte Gold, dann würde ich das auf dem Weg Allahs, Der erste wollte Münzen aus Silber, der andere aus Gold. Er wollte Gold haben, weil er wollte einen gewaltigen Mann erlangen. Das waren die Wünsche von den beiden. Das waren ihre Wünsche. Ihre Wünsche waren nicht, dass sie ewig auf der Erde haben wollten, oder dass sie Schlösser wollten, oder große Häuser. Das waren Sahaba, das waren ihre Wünsche. Also wie ich hoffe, ich wüsste, Umar radiallahu anhu sagte, wenn er einen Blick genommen hat, hat er auch einen anderen Blick genommen. So eine Heide, so eine Ehrfurcht hatten die Leute vor ihm, sogar Iblis. Umar sagt, ich wünsche mir, dass so viele Männer, erwarte kein Silber, noch Smaragd oder Gold, und das ist ein Fuck, sein Wissen von Umar radiallahu anhu. Und das war nur für Umar. Und Umar, ich wünschte, ich hatte so viele Männer, Was für Männer? Abi Ubaida ibn Jarrah. Al-Mu'adh ibn Jabal und Al-Yaman. Das waren drei Sahaba. Die Sahaba, die Berge. Warum? Weil sie durch die Hände des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durch den Propheten erzogen worden sind. Und der Prophet machte sie zu Männern. Und was? Das waren Umars Wünsche. Umar, seine Sorge. Die Sahaba wünschten die einen Fall wussten, warum er gebetet hat, letztendlich. Wir wollen spenden von Allah. Aber Allah, dass das Wissen spielt immer eine nicht nur die gute Tat, auch das Wissen. Sondern du kannst mit Geld auskaufen, aber du kannst keine wahrhaftigen Männer kaufen. Männer, die den Islam verteidigen. Und Sorge war der Sahaba, رضي الله عنهم أجمعين, dass sie für diese Religion arbeiten, für diese Religion machen. Und dann sagt er weiter, und ich möchte die Männer, diese Religion, diese Männer, die will ich einsetzen in Gottesdienst. Aber nicht Gottesdienst allein, im Gottesdienst in Ibadah, sondern allgemein in Ta'a, das heißt in Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Was Allah gebietet, dass sie das tragen. Erste Frage. Was ist unser Wunsch in dieser Dunya? In dieser Dunya. Jeder möchte Jannah. Aber was wünschen wir uns in Dunya letztendlich? Und die zweite Frage, oder die nächste Frage. Und welche Sorge tragen wir? Was für eine Sorge tragen wir in dieser Dunya? Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, Wallah macht seine Sorgen zu einer Sorge. Dann Allah gibt es nur Probleme. Die Sorge von Dunya. Arbeitsamt, Sozialamt. Er rennt hinter mir. Und dann, sagt der Prophet weiter, er wird zugrunde gehen. Subhanallah. Die Last steht bei Allah. Wer sich die Akhira zur Sorge, das heißt, er macht sich diesen Tag zur Sorge, weil die Ude von Allah stehen wird. Und er macht Sorge, wird Allah meine Gebete akzeptieren, wird Allah meine Anschuldigung akzeptieren. Wer wird das als Sorge? Wer da'ala, wer kriegt die da'ala, wer verbreitet den Islam in diese Länder, auf dieser Erde? Und wer wird als Sorge? Allah subhanahu wa ta'ala erledigt all seine Dunya-Probleme. Allah erledigt all seine Dunya-Probleme. All seine Dunya-Sorgen. Aber dem anderen, Allah interessiert ihn nicht. Allah ist interessiert, Allah ist Allah, die Dunya-Probleme von Dunya ist nie mit seinen Dunya-Probleme beschäftigt. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, ich habe keine Angst um euch wegen der Armut. Ich habe keine Angst, das sei ein nächster Beweis. Und Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und dann sagt der Sahaba, ich habe keine Angst um euch wegen der Akhira. Dass ihr arm werdet, nachdem ich sterben werde, nachdem ich mich hier bin. Heute denken Leute, wenn ich mir Zeit verdienen würde, das heißt, ich sitze in der Moschee, mache Gedanken, wie die Menschen kommen zurück zum Islam, ich erzähle die Dame, Zeit, Geld, dann was geschieht in Gedanken? Ich sage, denke mir, so werde ich arm. Ich bekomme Scham in meiner Dunya. Meine Arbeit, vernachlässige meine Arbeit. Aber wir haben sozusagen nicht die Überzeugung und den Tawakkul auf Allah, dass wir auf Allah uns verlassen und die Überzeugung, dass der Prophet Muhammad uns versprochen hat, derjenige, der für den Islam arbeitet, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala seine Verdienung nehmen. Und wir sehen die Tat oder die Arbeit, diese Arbeit für die Dinge, diese Arbeit für die Dinge ist in der gewundenen Verantwortung. Diese Und das ist nicht so wichtig für die Alamina. Und ihr bitte alle bitte. في العملية في الدراسة الأخ بالشيلة بالشيلة الدراسة ومشنا في ذيه جنب الدعوة في الدور المسلم في الدور المسلم وغفوه المسلمين أساس كفر كفالة بدون عن الله زادا أساس جنب التصريف بان كان من التدعوة بشرط شتيس كان نبتي فيش في جنب الأيسن أنا جيل أين جروبة أين جروبة أفشتت الدعوة مقتل أن تنسي في دعنا بس فرق كفاية بل الله سبحانه وتعالى ام قرآن اللغة فاضي اللغة طول الله ذات انت ارسل صالح دلان جيلم جيل سنجوت نبيفن والخمسة اسم أكبر يدعون الى الخير اي طائفه من المسلمين وكل على حسبه لو ان انسانا راى منكرا بمفرده لا الله سبحانه وتعالى يشبشت القران شرط وزي ما قال اين جبت خلاص الفرديزه ايه هذا اللي دلوقتي غير بل اين جبت الفرديزه هذا بشرط اسمه الدعوه قال السيد ما تاكلش في دي انغل وأن واجب عليه أيضا أن يبلغ معروفا هذا فرفشتت دان هو أنه فرفشتت دان أن ينكر ذيك أنا شوشت ذاك بس ذي فزوك سوف أنم من نسك دان الهاتني فأبشر ذي طاط أن الله سبحانه وتعالى ذاك لايت القرآن und diskutiere oder führe Disput mit ihnen auf die beste Weise. Also ein Gespräch, in dem man ihnen die Bewegung ihrer Weise bringt. Hier dieser Vers beschränkt sich oder beschränkt sich. Damit meint Allah subhanahu wa ta'ala die Leute der Schrift, diskutiere mit ihnen oder führe Disput mit ihnen auf die beste Weise. وإلى ثمود أخاهم صالحا. أنت إذا تذكر صالحا مش خد صالحا دعوة المخطط. أنت صالحا في أول خوف. بيت الله أنت شن الآن. شعيب. البروفيت شعيب عندما لك إسجيب سكين جات أوصئين كان جوكهت بأمدة سورشيس أوصئين. إلى الله جل وعلا فهمه. بغيظة القرآن في صالغش أنا بروفيت. Alle Propheten haben Dauer gemacht. Alle Propheten haben Dauer gemacht. Zufall in Muhammad Dawsi. Er soll die Kinder der Geschichte der Muslimen geworden ist. Er war Muschrik. Er kam zu Mekka. Und die Führer der Quraysh haben ihn gesehen, getroffen. Und zufällig war Führer in seinem Volk da, in dem Volk Daws. Die waren außerhalb von Mekka. Ein Volk von Mekka. Und sie sagen zu ihm, wir haben Angst vor Mohammed, dass er nicht verzaubert. So haben die Kuffar von Mekka die Leute vom Islam ferngehalten. Hör nicht von ihm. Er war nicht ein Magier, ein Zauberer. Er spricht Zauber. Und wenn du hörst, haben wir Angst, dass du auch infiziert bist von diesem Zauber. Aber sie wussten, sie hatten Angst, dass er den Islam annimmt, weil der Prophet hat eine Hijja, eine starke Bewässerung. Und dann hat er gesagt, ich bin ein intelligenter Mann. Kein Problem. Ich packe Wattel in meinen Ohren. Da stopfte er sich Wattel in seinen Ohren. Und dann hat den Prophet Muhammad gesehen in Mekka und hat gebetet und Koran gelesen. Er war neugierig. Er hört. Er sagt, oh weh mir. Weh mir. Und du sagst das. Ich spüre. Ich spüre und ich verstehe. Und ich spüre und ich verstehe die Kunst der Dichterei. Und die Araber waren Dichter. Und sagte, wenn ich nehme die Watte weg und ich erkenne, wenn es Dichterei ist oder wenn es Zauberei oder einfach ein leeres Gelaber. Und er nahm die Watte weg und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam rezitierte Koran und der Prophet ruft ihn zum Islam und rief ihm den Islam nach und er wurde Muslim. Und dann sagte er zu ihm, O Rasulallah, Dawsi. Zuvor Dawsi meinte, ja, Rasulallah, mach du alles, dass Allah mir gibt ein Zeichen, dass ich, was ich bin, wenn ich was ich sage, dass ich zurückkehre zu meinem Volk und damit sie mir glauben. Allahu Akbar. And then Allah got translation. Then the Rasul Allah عليه الصلاة والسلام دعا جمع خطاب. I tried to force them folk. And the Quran is the one that said, حتى أن ونشتن أن نشت. فقال أي رب قد يظن قومي أن في الفكر في إسلام في ذلك الجدنك زوجة تقول لي هذا تقول جود مسلم وانا أقول يا الله أس كان زين بس ما فوق بيت إيش بيت فحكست سشتراف وإيش تقاطع جلسن هذا حتى مش عرم مش تقاطع بشتراف وبسل هذا مش أين مش تقاطع ما مشتون متى And then Allah subhanahu wa ta'ala got in the list in the stock from the scripture. Give me a question like that. And then, give us the Fatah. And the Fatah of Fatah, and that is the station. Allah, this is from Allah, the station. And that is the Islam, the Fatah and the Islam. And then it's right. لست منك ولست منك. Ah, what's it? Ask me what's it from me and ich bin nicht von dir. Und genau das hast du deiner Mutter dann gesagt, bevor der Vater Muslim geworden ist. Ja, das heißt, ich bin jetzt Muslim, du bist Kafira, wir haben eine Distanz zwischen uns. Ja, dann hat er. قال النبي صلى الله عليه وسلم من همه مشروع دعوة إلى الله جل وعلا قال اللهم اهد موسى دعا له بالهداية بني موسى ich weiß nicht ob ihr Vater den Islam ist nicht falsch verstanden aber wie auch immer das ist wirklich gehört aber gesagt keiner hat ihn zugehört und dann mach Dua gegen sie weil irgendwie mit Sinne und Unzucht und andere Sünden ومعروف ان كل امر فلك امن بشيء ذا فنشتري فلك المخطوى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشت بان رسول صلى الله عليه وسلم لانت نعم مخطوى بس هدف الله في غشلاتك وانا هات رسول الله عليه وسلم جعان في ذي الله اولا غشلاتي بس فوق دوس الزبتش von ihnen wurde es nie mehr geworden. Und einer und von einem von diesen 70 war Abu Huraira radiallahu anhu. Und ein Kämpfer war der erste größte Überlieferer von Propheten. Die meisten Ahadith haben wir von Abu Huraira. Das heißt, wir wissen, wir sind uns gekommen. Viele Urteile wurden nicht kommen, weil es nicht Abu Huraira gesungen hatte. Ihr seht ihr, was für Früchte diese Dara trägt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn man achsan, qawla bimman da'a ila Allah, und wer hat bessere Worte zu ihm, der ruft zu Allah. Wer hat bessere Worte, Allah sagt, das ist die beste Tat. Wer hat bessere Worte als der Jünger, als zu ihm, der ruft zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und sagt, ich will einmal, einer der Muslime, مثل أجور من تبعهم ذلك من أجورهم شيئا وذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ذات ذات من الحديث ذهبت تتعيما ذات الزخة Und alle, die ihm darauf folgen, er bekommt die Belohnung, ohne davon zu schmälern. Die Belohnung wird nicht geschmälert, das heißt nicht weniger. Und wenn einer ruft seine schlechte Sache, und diejenigen, die ihm darauf folgen, wie er bekommt die ganze Verantwortung, die Sünde. Und die Sünde, die sie machen, bekommt er auch als eine schlechte Tat. الله جل وعلا نحن معشر المسلمين يا مسلمين انما ندعو بإخراج العباد من عبادة بالروح بالدين في دين بالروح بالدين شفت بالدين شفت das heißt ganz cool in meinen Worten das heißt wir rufen die Leute von der Sklaverei der Sklaverei der anderen Geschöpfe der Sklaverei der anderen Menschen und sie machen sie zu Sklaven von Allah subhanahu wa ta'ala weil ein Mensch der nicht Allah anbetet er dient seine Arbeit seine Frau sein Geld sein Auto wird selber er wird müde er wird krank sein Herz findet niemals Ruhe wir müssen die Menschen befreien und die Lüge der Allah anbetet er ist frei يقول الله جل وعلا قد الله سبحانه وتعالى ذي دعوة نتيجة دعوة أبوية لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وذلك سبيلي أدعوه إلى الله. زيارة القرآن وقت في أكلات وقت في دعوة الله ذلك. ذلك درس اسمه ذيك إشروفة سوء الله ذيك ويسايت. الدرس اسمه أي على علم ونور. Und dann sagt er, die Präsenz Allah, ich bin kein Gott, kein Götzenanbeter, kein Mushrik. Und wenn wir alle verstehen, wie, dass wir da machen müssen, mit Hikma, mit Weisheit. Das sind die Bedingungen, dass ich mit Hikma, Weisheit, weiß, was ich in dem Moment spreche, weiß in dem Moment, wie ich spreche, wann ich was spreche, und zu wem ich wie spreche. Das heißt, Ilm als allererstes. Wissen. Nicht das komplette Wissen von Islam, dass wir Menschen sagen, die das Skandal machen, erst wenn wir komplett noch